Erster am ersten Tag der Woche kamen sie früh am Morgen zum Grab. Sie brachten die Gewürze mit, die sie vorbereitet hatten. Zweiter aber sie sahen, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Dritter sie gingen hinein, aber sie fanden den Körper nicht. Vierter sie dachten darüber nach und wussten nicht, was los war. Dann standen zwei Männer in hellen Kleidern bei ihnen. Fünfter die Frauen bekamen Angst und schauten zu Boden. Die Männer fragten sie, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Sechster er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Denkt daran, was er euch in Galiläa gesagt hat. Siebter er sagte, der Menschensohn muss schlechten Menschen übergeben werden. Sie werden ihn kreuzigen. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Achter sie erinnerten sich an seine Worte. Dann gingen sie vom Grab zurück. Neunter sie erzählten alles den 11 Jüngern und den anderen. Zehnter es waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus. Auch ihre Freundinnen erzählten es den Aposteln. Elfter die Jünger dachten, diese Worte sind wie ein Märchen. Sie glaubten den Frauen nicht. Zwölfter Petrus stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor und sah nur die Tücher. Er ging nach Hause und wunderte sich sehr. Dreizehnter am gleichen Tag gingen zwei Jünger in ein Dorf. Es hieß Emmaus und war etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Vierzehnter sie sprachen miteinander über alles, was passiert war. Fünfzehnter während sie sprachen und nachdachten, kam Jesus dazu. Er ging mit ihnen. Sechzehnter aber sie konnten ihn nicht erkennen. Siebzehnter er fragte sie, worüber sprecht ihr auf eurem Weg? Sie blieben stehen und schauten zu Boden. Achtzehnter einer von ihnen hieß Kleopas. Er sagte zu Jesus, bist du der Einzige in Jerusalem? Weißt du nicht, was hier in diesen Tagen passiert ist? Neunzehnter Jesus fragte, was ist passiert? Sie sagten, es geht um Jesus von Nazareth. Er war ein Prophet. Er war mächtig in seinen Taten und Worten vor Gott und dem Volk. Zwanzigster unsere hohen Priester und Führer wollten den Tod für ihn. Sie haben ihn kreuzigen lassen. Einundzwanzigster wir hofften, dass er Israel retten würde. Aber jetzt ist es der dritte Tag, seit das alles passiert ist. 22. Auch einige Frauen aus unserer Gruppe haben uns erschreckt. Sie waren früh am Morgen am Grab. 23. Sie fanden seinen Körper nicht. Sie kamen zurück und sagten, sie hätten Engel gesehen. Die Engel sagten, dass Jesus lebt. 24. Einige unserer Männer gingen auch zum Grab. Sie fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Aber sie sahen Jesus nicht. 25. Jesus sagte zu ihnen, ihr versteht nichts. Ihr glaubt nicht leicht alles, was die Propheten gesagt haben. 26. Der Messias musste doch leiden. Und danach sollte er zu Gott gehen. 27. Er begann bei Mose und allen Propheten. Er erklärte ihnen aus allen Schriften, was über ihn geschrieben steht. 28. Sie kamen in die Nähe des Dorfes. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. 29. Sie baten ihn dringend, bleib bei uns. Es wird Abend und der Tag ist fast vorbei. Dann ging er hinein, um bei ihnen zu bleiben. 30. Als er mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot. Er dankte Gott, brach es und gab es ihnen. 31. Da wurden ihre Augen geöffnet. Sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 32. Sie sagten zueinander, fühlten wir uns nicht so gut im Herzen? Er sprach mit uns auf dem Weg. Er erklärte uns die Schriften. 33. Sie standen sofort auf und gingen zurück nach Jerusalem. Sie fanden die 11 Jünger und ihre Freunde versammelt. 34. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. 35. Die zwei Jünger erzählten, was auf dem Weg passiert war. Sie erzählten, wie sie Jesus beim Brotbrechen erkannt hatten. 36. Während sie darüber sprachen, stand Jesus plötzlich mitten unter ihnen. 37. Sie bekamen Angst. Sie dachten, sie sehen einen Geist. 38. Jesus sagte zu ihnen, warum seid ihr erschrocken? Warum habt ihr Zweifel in eurem Herzen? 39. Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst, fasst mich an und seht. Ein Geist hat kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr es bei mir seht. 40. Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 41. Sie konnten es wegen der großen Freude noch nicht glauben. Sie wunderten sich. Jesus fragte sie, habt ihr hier etwas zu essen? 42. Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. 43. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. 44. Er sagte zu ihnen, das sind meine Worte, die ich euch gesagt habe. Ich war noch bei euch. Alles muss passieren, was im Gesetz von Mose und in den Psalmen über mich geschrieben steht. 45. Dann half er ihnen, die Schriften zu verstehen. Er sagte zu ihnen, 46. Es steht geschrieben, dass der Messias leiden muss. Und am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. 47. In seinem Namen soll man allen Völkern sagen, kehrt um. Dann werden eure Sünden vergeben. Das soll in Jerusalem beginnen. 48. Ihr seid Zeugen dafür. 49. Ich sende euch, was mein Vater versprochen hat. Bleibt in dieser Stadt. Wartet, bis ihr Kraft von Gott bekommt. 50. Er führte sie hinaus bis nach Bethanien. Er hob seine Hände und segnete sie. 51. Während er sie segnete, ging er von ihnen weg. 52. Sie gingen mit großer Freude zurück nach Jerusalem. 53. Sie waren immer im Tempel und lobten Gott.